Aber des Admeters Sohn kam als allerletzter von allen, schleppte den schönen Wagen und trieb vor sich her seine Pferde. Wie er ihn sah, packte Mitleid den fußschnellen, edlen Achilleus, und er trat vor die Argeier und sprach die gefiederten Worte: Da treibt als letzter der beste Mann die einhufgen Pferde. Auf, geben wir ihm den zweiten Preis, so wie es ihm zusteht, aber der erste gehöre dem Tydeus Sohn Diomedes. Sprach's, und alle stimmten ihm zu, wie er es empfohlen. Nun hätte er ihm die Stute geschenkt mit dem Lob der Achaier, wäre da nicht Antilochos, Sohn des mutigen Nestor, aufgestanden und hätte bei Achilleus Einspruch erhoben. »O Achilleus, sehr werd ich dir zürnen, wenn du deine Worte wirklich vollziehst. Du hast vor, mir meinen Kampfpreis zu nehmen, weil du bedenkst, dass zu Schaden ihm kamen Wagen und Renner, ihm, der sonst so tüchtig. Zu den unsterblichen Göttern hätte er beten sollen, dann wäre er nicht letzter geworden. Tut er dir aber so leid und ist er lieb dir im Herzen, nun, so hast du viel Gold und Erzgerät in der Hütte, hast auch Schafe und Mägde und ebenso einhufge Pferde. Davon nimm später und gib ihm sogar einen teureren Kampfpreis oder auch jetzt sogleich, damit die Achaier dich loben. Aber die Stute geb ich nicht her. Um sie mag's versuchen, wer da will von den Männern, mit mir mit den Fäusten zu kämpfen. Sprach's, und es lächelte da der fußschnelle, edle Achilleus über Antilochos froh, denn er war ihm ein lieber Gefährte, und er erwiderte ihm und sprach die gefiederten Worte: »Wenn du, Antilochos, rätst, dass ich von daheim einen andern Preis hinzu noch dem Eumelos stifte, so tu ich das gerne. Werde den Panzer ihm geben, den Asteropaios ich abnahm, einen aus Erz, um den ein Guss von schimmerndem Zinn sich ringsherum zieht. Bestimmt wird dieser nicht wenig ihm wert sein.« Sprach es, und Automedon, seinem Gefährten, befahl er, ihn aus der Hütte zu holen. Der ging und brachte den Panzer, legte dem Eumelos ihn in die Hände, der freudig ihn annahm. Da stand auch Menelaos auf, bekümmert im Herzen, dem Antilochos maßlos zürnend. Es legte der Herold ihm in die Hände den Stab und gebot den Argeiern zu schweigen. Und darauf sprach er, der gottgleiche Mann unter ihnen: »Was, Antilochos, hast du getan, der du sonst doch vernünftig? Hast mein Können entwürdigt und mir geschädigt die Pferde, deine nach vorne gedrängt, die doch viel schwächer sich zeigten? Aber auf, der Argeierführer, ihr und Berater! Urteilt nun zwischen uns unparteiisch und keinem zuliebe, dass nicht einer einst sage der erzumschirmten Achaier, dem Antilochos tat mit Betrug Menelaos Gewalt an, und er führte die Stute davon, obgleich seine Pferde schlechter waren, doch er an Rang und Gewalt überlegen. Oder ich selbst fäll den Spruch, und kein anderer von den Achaiern wird, so sag ich, mich schelten, denn sicher wird er gerecht sein. Komm, Antilochos, Zeus Genährter, her, und wie's Brauch ist, stelle dich vor die Pferde hin und den Wagen, die Geißel halte in Händen die biegsame, die du zuvor hast geschwungen, und berühre die Pferde und schwöre beim Erdenerschüttrer, dass nicht mit Absicht und Arglist du meinen Wagen gehemmt hast.« Aber Antilochos, der Vernünftige, gab ihm zur Antwort: »Komm, beruhige dich jetzt, denn weitaus bin ich ja jünger, Fürst Menelaos, als du, und du bist der Ältere und Bessere, und du weißt, wie die Jugend Recht und Gesetz leicht missachtet. Denn gern ist vorschnell ihr Sinn, doch schwach nur entwickelt die Einsicht. Drum bezwing deinen Zorn, ich will ohne Spruch dir die Stute geben, die ich gewann. Doch wenn von daheim du noch anderes, Größeres verlangtest, so wollte ich lieber, ohne zu zögern, gleich es dir geben, als Zeus-Genährter aus deinem Herzen alle Tage verbannt sein und vor den Göttern ein Frevler. Sprach es der Sohn des mutigen Nestor und brachte die Stute und gab sie Menelaos zu Händen. Dem ging da das Herz auf, so wie wenn erquickender Tau sich legt um die Ähren einer sprießenden Saat, wenn die Felder starren und strotzen, so wurde dir im Innern das Herz erquickt, Menelaos. Und er fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Gern, Antilochos, geb ich dir nach jetzt und lasse vom Zorn ab. Denn gar nicht flatterhaft warst du früher, beschädigt im Geiste. Jetzt aber schlug die Hitze der Jugend besonnenes Denken. Aber in Zukunft vermeide, bessere mit List zu betrügen, denn nicht so schnell hätt mich umgestimmt ein anderer Achaier. Du aber hast ja vieles erlitten und viel auch gemüht dich meinetwegen, wie auch dein tüchtiger Vater und Bruder. Drum will ich deiner Bitte mich beugen und will dir die Stute lassen, obwohl sie doch mein ist, damit auch die hier erkennen, dass nie mein Herz überheblich ist und ganz ohne Nachsicht. Sprach's und gab dem Noemon, Antilochos Freund, nun die Stute weg, sie zu führen, und nahm sich darauf den schimmernden Kessel. Und Meriones hob auf die 2 Pfunde Goldes als Vierter, wie er gefahren. So blieb von den Preisen noch übrig der 5. blieb der gehenkelte Topf. Den gab Achilleus dem Nestor, trug ihn hin durch den Kreis der Argeier, trat nahe und sagte: Alter, da, nimm jetzt. Ein Kleinod möge dies sein zum Gedächtnis an des Patroklos Leichenfeier. Ihn selber wirst nie mehr bei den Argeiern du sehen. Ich gebe dir hier diesen Kampfpreis, einfach so, ohne Kampf. Denn nicht boxen wirst du und nicht ringen, wirst auch nicht im Speerwurf dich messen und nicht mit den Füßen rennen, denn schon drückt schwer dich nieder das lastende Alter. Sprach's und gab ihm den Topf in die Hände. Der nahm ihn mit Freude und fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Wirklich, mein Kind, da hast du in allem richtig gesprochen. Nicht mehr sind fest mir die Glieder, die Füße, mein Freund, und auf beiden Seiten schießen die Arme nicht mehr so leicht aus den Schultern. Wär ich doch noch so jung und wär sicher die Kraft mir wie damals, als in Buprasion die Epeier den Herrscher begruben, Amarynkeus und Kampfpreise boten die Söhne des Königs. Da war kein Mann mir gewachsen, weder von den Epeiern noch von den Pyliern selbst oder den tapfern Aitolern. Mit der Faust besiegte ich Enops Sohn Klytomedes und den Ankaios aus Pleuron im Ringen, der gegen mich aufstand. Iphiklos dann stach ich aus im Lauf, den tüchtigen Läufer, und mit dem Speer warf ich weiter als Phyleus und Polydoros. Nur mit den Pferden schossen an mir vorbei Aktors Söhne, die mich dank Überzahl überholten, den Sieg mir missgönnend, weil ja die größten Preise im Ring noch übrig geblieben. Zwillinge waren die beiden, da lenkte denn ständig der eine, der andere aber trieb mit der Geißel. So war ich einst. Doch jetzt sollen wiederum Jüngere sich solchen Kämpfen stellen. Ich aber muß mich dem kläglichen Alter beugen. Doch damals stach hervor ich unter den Helden. Geh aber jetzt und ehr weiter den Freund mit Kämpfen und Spielen. Dies Geschenk aber nehme ich gern, und es freut sich das Herz mir, dass du stets an mich denkst, den dir freundlich Gesinnten, und immer dir der Ehre bewusst bist, die bei den Achaiern mir zusteht. Dich aber mögen die Götter dafür mit Huld reich beschenken. Sprach's, und es ging der Pelide davon durchs Gewühl der Achaier, als er all den Lobpreis vernommen des Sohnes des Neleus. Und er setzte die Preise dann aus für den schmerzhaften Faustkampf, brachte ein arbeitskräftiges Maultier und band es im Ring fest, sechsjährig ungezähmt, da ist es am schwersten zu zähmen, und dem Verlierer einen doppelt gehenkelten Becher. Aufrecht trat hin der Pelide und sprach vor den Männern von Argos: Atreus Sohn und ihr anderen gutgeschienten Achaier, zwei Mann rufen wir auf, die tüchtigsten Kämpfer, um dies hier sich mit erhobenen Fäusten zu schlagen. Und wem dann Apollon Standvermögen und Sieg gibt, dass alle Achaier es sehen, der kehrt zur Hütte zurück mit dem arbeitskräftigen Maultier. Doch der Verlierer trägt fort den doppelt gehenkelten Becher. Sprach's, und zugleich erhob sich ein Mann, ein starker und großer, sehr erfahren im Faustkampf, der Sohn des Panopeus Epeios, legte die Hand auf das arbeitskräftige Maultier und sagte: Näher komm, wer da erstrebt den doppelt gehenkelten Becher, aber das Maultier, sage ich, das führt kein anderer Achaier fort als der Sieger im Faustkampf, da ich mich rühm als den Besten. Reicht's denn noch nicht, dass ich weniger tauge zum Kämpfen? Noch nie war's möglich, ein kundiger Mann zu sein auf allen Gebieten, denn, so sag ich es offen, und dies wird gewiss sich erfüllen, ich zerschlitze ihm gänzlich die Haut, zerschlag ihm die Knochen. Sollen die Leichenbesorger zusammen am Platze hier bleiben, dass sie den Mann wegtragen, den meine Fäuste bezwungen? So sprach er. Doch die verstummten alle und schwiegen. Einzig Euryalos stellte sich ihm, der gottgleiche Recke, Sohn des Mekistheus, der von Talaos stammte, dem Herrscher. Jener Mekistheus kam einst zur Totenfeier nach Theben, da Oedipus gefallen, besiegte dort alle Kadmäer. Diesen betreute der speerberühmte Thydide und sprach ihm aufmunternd zu und wünschte von Herzen ihm, dass er siege, legte zuerst einen Schurz ihm an und gab ihm danach dann gut geschnittene Riemen eines Rinds von der Weide. Beide schritten gegürtet dann vor in die Mitte des Ringes, nahmen Aug in Auge hoch die wuchtigen Fäuste und fielen beide einander an, dass Faust auf Faust traf zusammen. Schrecklich ging aus von den Kiefern das Knirschen und überall strömte Schweiß aus den Gliedern. Da reckte empor sich der edle Epeios und schlug dem Spähenden auf die Backe, und nicht mehr lange stand der, denn auf der Stell knickten ein ihm die schimmernden Knie. Wie wenn ein Fisch emporschnellt unter dem Schauer des Nordwinds am tangbedeckten Strand und die schwarze Woge verschluckt ihn, so schnellte der empor unterm Schlag, doch Epeios voll Großmut fing ihn auf und stellte ihn aufrecht. Schnell kamen die Freunde, die durch den Ring mit schleifenden Füßen ihn schleppten, der dickes Blut ausspie und dabei den Kopf ließ fallen zur Seite. Nieder in ihrer Mitte legten sie dann den Benommenen und gingen selbst und holten den doppelt gehenkelten Becher. Peleus Sohn setzte weitere Preise rasch aus, nun die dritten, sie den Danaern zeigend, bestimmt für den schmerzhaften Ringkampf. Dem, der gesiegt, einen großen Dreifuß aufs Feuer zu stellen, den auf den Wert von 12 Rindern die Danaer unter sich schätzten. Für den Verlierer jedoch stellte er eine Frau in die Mitte, kundig vielerlei Arbeit. Die schätzten sie ein auf 4 Rinder. Aufrecht trat hin der Pelide und sprach vor den Männern von Argos: Auf denn, wer auch an diesem Wettkampf sich möchte versuchen. Sprach's, da erhob sich Ajas, der Große, der Telamonide, wie auch der schlaue Odysseus, der sämtliche Kunstgriffe kannte. Beide schritten gegürtet dann vor in die Mitte des Rings und packten einander an den Armen mit kräftigen Händen, so wie die Sparren des Dachs, die ein ruhmreicher Zimmerer verzapft hat an einem hohen Haus, um dem Wüten der Winde zu wehren. Und es knackten die Rücken, hart gezerrt von den kühnen Armen, und nass floss ihnen der Schweiß in Strömen herunter, und dichte Striemen schossen auf an Seiten und Schultern, purpurrot von Blut. Sie aber strebten beharrlich nach dem Sieg im Kampf um den gut geschmiedeten Dreifuß. Weder gelang es Odysseus, Ajas zu Boden zu werfen, noch gelang Ajas der Wurf, denn Stand hielt die Kraft des Odysseus. Als nun schon misslaunig wurden die gut geschienten Achaier, sagte der große Ajas zu ihm, der Telamonide: Zeus Spross, Sohn des Laertes, erfindungsreiche Odysseus, hebe mich hoch oder ich dich. Das Weitere wird Sorge des Zeus sein. Sprach es und hob ihn hoch. Doch Odysseus vergaß nicht die Kniffe, stieß in die Kniekehle ihm von hinten und löste die Glieder, und er fiel rücklings hin, und ihm auf die Brust fiel Odysseus nieder. Die Männer aber schauten, und Staunen ergriff sie. Aber als Zweiter hob an ihn der göttliche Dulder Odysseus, ruckte ihn aber nur wenig vom Boden und brachte nicht hoch ihn, doch stellte er ihm ein Bein, und zu Boden stürzten sie beide nah beieinander und wurden besudelt vom stäubenden Sande. Nun sprangen auf sie und hätten zum dritten Mal wieder gerungen, hätte Achilleus nicht selbst sich erhoben und Einhalt geboten. »Stemmt euch nicht länger gegeneinander, erschöpft euch nicht weiter. Beiden gebührt der Sieg. So nehmt auch beide die gleichen Preise und geht, dass auch andere Achaier im Wettkampf sich messen.« So sprach er, und die hörten willig auf ihn und gehorchten, wischten sich ab den Staub und schlüpften sodann in die Kleider. Weiter bestimmte Peleus Sohn nun die Preise im Wettlauf. Einen aus Silber gefertigten Mischkrug, er konnte 6 Maße fassen und war auf der ganzen Erde weitaus der schönste, denn ihn hatten Sidonier, Kunstreiche, trefflich geschmiedet, und Phöniker brachten ihn übers dunstige Meer hin, legten in Lemnos an und schenkten ihn Thoas, dem König. Und für des Priamos Sohn Lykaon gab ihn zum Tausche dann dem Heros Patroklos Euneos, Sohn des Jason. Den bestimmte Achilleus als Kampfpreis zu Ehren des Freundes dem, der im Lauf der Schnellste sein würde mit eilenden Füßen. Einen mächtigen Mastochsen setzte er aus für den Zweiten und ein halbes Talent von Gold als Letzten der Preise. Aufrecht trat hin der Pelide und sprach vor den Männern von Argos: »Auf denn, wer auch an diesem Wettkampf sich möchte versuchen!« Sprach's. Gleich erhob sich der schnelle Ajas, der Sohn des Oileus, und auch der einfallsreiche Odysseus und anschließend Nestors Sohn Antilochos, der im Lauf alle Jungen besiegte. Aufgereiht standen die drei. Achilleus wies hin auf das Wendmahl. Ab von der Startschwelle ging's da gestreckten Laufes, und schnell dann führte Oileus Sohn. Nach stürmte der edle Odysseus, ebenso dicht wie der gut gegürteten Webfrau. Der Querstab liegt an der Brust, den mit den Händen sie fest zu sich herzieht, wenn sie den Einschlag schießt, an der Kette vorbei, und sie hält ihn dicht an der Brust. So nah lief Odysseus, und hinter ihm schlug er in dessen Spur seine Füße, noch eh der Staub sie umhüllte. Und ihm über den Kopf goss den Atem der edle Odysseus, immer in sausendem Lauf, und es jauchzten ihm alle Achaier zu, wie den Sieg er erstrebte, und trieben noch an den Geschwinden. Als sie den Schlussteil der Strecke durchliefen, da flehte Odysseus in seinem Herzen sogleich zu Athene mit funkelnden Augen: »Höre mich, Göttin, und komm meinen Füßen huldreich zu Hilfe!« So sprach er im Gebet, und ihn hörte Pallas Athene, machte die Glieder ihm leicht, die Füße und Arme darüber. Doch als sie fast schon auf den Kampfpreis zustürmen wollten, da glitt Ajas aus im Lauf, gefällt von Athene, dort, wo der Unflat lag, der geschlachteten, brüllenden Rinder, die zu Patroklos Ehren getötet, der schnelle Achilleus, und mit Rinderkot füllten sich ihm der Mund und die Nase. Aber den Mischkrug ergriff der göttliche Dulder Odysseus, weil zuvor er ins Ziel kam, den Ochsen der strahlende Ajas. Dieser stand, hielt die Hände aufs Horn des Rinds von der Weide, spie den Mist aus dem Mund und sagte zu den Argeiern: »Nein doch, da hat mir die Göttin die Füße gehemmt, die seit jeher wie eine Mutter Odysseus Beistand leistet und Hilfe«, sprach es, die aber lachten über ihn alle belustigt. Und Antilochos trug davon den letzten der Preise, musste lächeln und sprach vor den Männern von Argos die Worte: »Freunde, zwar wisst ihr es alle, doch sag ich es trotzdem, auch heut noch zeichnen unsterbliche Götter aus die älteren Menschen. Ajas ist nämlich nur wenige Jährchen vor mir geboren, der aber ist von früherem Geschlecht und von früheren Menschen. Als einen Frischgreis bezeichnen sie ihn, ihm bietet nur schwerlich ein Achaier im Wettlauf die Stirn, bis auf einen, Achilleus.« Also sprach er und rühmte so den schnellen Peliden. Ihm erwiderte drauf Achilleus und sagte die Worte: »Nicht umsonst, Antilochos, soll dein Lobspruch gesagt sein, sondern ich will noch ein halbes Talent von Gold dir hinzutun«, sprach es und legte es ihm in die Hände, und der nahm's mit Freude. Doch der Pelide holte die weithin schattende Lanze samt dem Schild und dem Helm und legte sie nieder am Kampfplatz des Sarpedon-Waffen, die Patroklos diesem entrissen. Aufrecht trat er nun hin und sprach vor den Männern von Argos: »Zwei Männer, welche die besten, sollen sich um diese Waffen wohl gewappnet, die leibzerschneidende Lanze in Händen, aneinander erproben vor versammelter Menge. Wer von den Zweien dem anderen zuerst in den blühenden Leib trifft und ins Gedärm ihm dringt durch dunkle Blut und die Rüstung, dem werd ich geben dieses mit silbernen Nägeln beschlagene, schöne, thrakische Schwert, das Asteropaias ich abnahm. Doch diese Waffen sollen die beiden gemeinsam erhalten, und wir richten ein köstliches Mahl für sie in der Hütte.« Sprach's, da erhob sich Ajas, der Große, der Telamonide, und es erhob sich des Tydeus Sohn Diomedes, der Starke.